Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallihallo, herzlich willkommen. Neue Episode Omega Tau hier. Eine deutsche Episode mal wieder. Die Episode ist für alle gedacht, die noch nicht genug haben von Schiffen und Schiffsbau. Das ist auch vorläufig die letzte Episode zu dem Thema übrigens. Es geht dieses Mal tatsächlich um Schiffskonstruktion, Schiffsauslegung, um Simulation von Schiffskörpern, Schiffsschrauben und so weiter. Und dazu unterhalten wir uns mit dem Geschäftsführer der Hamburger Schiffbauversuchsanstalt, Jürgen Friesch. Bevor es losgeht, aber noch kurz eine Sache. In der letzten deutschen Episode hatte ich ja darum gebeten, eure Meinung zu sagen, was die Musik im Podcast zwischendrin angeht. Die Meinung war relativ eindeutig. Wir haben auch ein oder zwei Leute bekommen, die gesagt haben, nee, wir sollen die unbedingt weitermachen. Aber die Mehrheit war dann doch dafür, dass wir das sein lassen. Wir haben das dann auch beschlossen zu tun. Schon in der letzten englischen Episode haben wir keine Musik mehr zwischendrin gehabt. In dieser deutschen Episode fangen wir das jetzt auch an. Es kann sein, dass noch eine Episode jetzt irgendwann kommt, wo nochmal Musik zwischendrin ist, weil wir die schon vorproduziert haben. Aber Musik gibt es jetzt nur noch am Ende, nicht mehr zwischendrin. Dankeschreiben an feedback@omegataupodcast.net, wer den Bedarf hat. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wie üblich beginnen wir damit, dass sich unser Gast vorstellt. Gut, ja. Mein Name ist Jürgen Friesch und ich bin zurzeit Geschäftsführer der Hamburgischen Schiffbauversuchsanstalt. Ich bin von meiner Ausbildung her Schiffbauingenieur mit Schwerpunkt Hydrodynamik und da wiederum mit dem Schwerpunkt Propellerdesign mit all den nachgeschalteten Fragen, die sich mit der Anbindung des Propellers an Schiff beschäftigen. Ich bin seit jetzt über 30 Jahren in der Firma tätig. Okay. Und die Firma, die HSVA, ist ja eine GmbH, ist das eine private Firma? Und was ist denn Ihre Aufgaben? Also die HSVA ist eine völlig private Firma. Wir sind eine GmbH, wir haben insgesamt 21 Gesellschafter. Und es ist unsere Hauptaufgabe, Dienstleistungen für die Schiffbauindustrie und die deutsche Schifffahrt oder die Schifffahrt insgesamt zu liefern. Das bedeutet, wir arbeiten für Werften, für Reedereien und für all die Schiffbauzulieferer, die es eben in Deutschland gibt. Das bedeutet, unsere Klientel aus Deutschland ist eben nicht nur auf den norddeutschen Raum beschränkt, sondern sitzt eben auch in Sachsen und in Süddeutschland. Für die Schiffe auf dem Bodensee dann? Nein, aber für die Teile, die da gebaut werden, die sind eben auch ganz oft für Seeschiffe, ne? Die in Baden-Württemberg zum Beispiel gebaut werden. Okay. Und muss man sich die HSVA mehr als Forschungsinstitut oder mehr als Ingenieurbüro vorstellen? Also sind sie mehr Grundlagen oder mehr angewandt? Wir sind in erster Linie Dienstleister. Das heißt, bedeutet, wir machen Arbeiten im Auftrag. Das ist Auftragsarbeit, die wir machen, für die eben genannten Kunden. Das macht ungefähr 80% unseres Gesamtumsatzes aus. Und dann machen wir noch 20% mit Forschung. Und das ist aber angewandte Forschung, die meistens vom BMWI teilfinanziert wird oder von der EU. Okay. Einige wenige Projekte vom Umweltministerium oder vom BMBF selbst. Okay, ja. Und die Aufgaben, die wir im Auftrag der Industrie machen und die wir sagen, das sind kommerzielle Aufträge, das sind natürlich ganz oft Forschungsaufträge aus der Industrie, weil die Industrie neue Schiffstypen entwickeln möchte. Ja, da wird man nachher auch noch ein bisschen drüber reden, über ein paar Innovationen und spannende Dinge in diesem Bereich. Wir haben ja in den letzten paar Episoden einige schifffahrtsrelevante Dinge gemacht, die Lotsen, wir waren bei den Seenotrettern und in gewisser Weise wollen wir in dieser Episode auch so ein bisschen die Grundlagen aufarbeiten und das sozusagen auch gucken, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Generell habe ich mir gedacht, dass wir das so in zwei Teilen machen. Im ersten Teil reden wir so ein bisschen über Ihre Einrichtung. Also was haben Sie da für Equipment, sage ich mal? Wie gehen Sie da vor? Und dann gucken wir uns einfach verschiedene Beispiele an, Schiffsformgebung, Antriebskonzepte und so weiter. Fangen wir vielleicht mit den Arbeitsmitteln an, die Sie da zur Verfügung haben. Ja, oder wie auch immer. Equipment irgendwie. Und das kann man ja, glaube ich, unterscheiden in, sagen wir mal, theoretische Geschichten rund um CAD und CFD und die Versuchseinrichtungen. Ja, im Prinzip ist es so, dass wir numerische und experimentelle Untersuchungen für Schiffe machen. Und zwar in erster Linie ausgerichtet auf hydrodynamische Fragestellungen. Mhm. Und das für offenes Wasser und für eisbedeckte Gebiete. Mhm. Dann reden wir vielleicht erstmal ganz kurz über so ein paar hydrodynamische Grundlagen. Wir hatten schon ein paar Episoden rund um Fliegerei und Aerodynamik und haben uns auch so um so ein paar Konzepte, Widerstand, Drehzahl und so weiter gekümmert. Ist die Fluiddynamik vergleichbar mit der Aerodynamik? Gibt es da ähnliche Gesetze oder ist das eine andere Welt, weil das Medium nicht kompressibel ist? Naja, es gibt ganz viele Gesetze, die gleich sind. Beim Propeller zum Beispiel ist es die Tragflügeltheorie, die ist vergleichbar der Tragflügeltheorie, wie sie für Flugzeuge angewandt wird. Natürlich ist es so, dass wir in einer anderen Dichte, in einem Medium mit viel größerer Dichte arbeiten. Und der große Unterschied zur Aerodynamik ist eben, dass das Schiff, wenn es dann kein U-Boot ist, eben ein Fahrzeug ist, das sowohl im Wasser als auch in der Luft sich fortbewegt und deswegen diese Grenzfläche zwischen Wasser und Luft so bedeutend ist. Und das ist eben alles das, was sich um Wellen herum abspielt. Ja. Die rein aerodynamischen Effekte sind bei der also Luftwiderstand auf gut Deutsch, sind bei einem Schiff mehr oder weniger vernachlässigbar? Oder naja, das so nicht berücksichtigt sagen? Man, aber spielt definitiv eine untergeordnetere Rolle. Ja. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, wenn Sie so ein großes Containerschiff haben, so einen der 10.000 Container transportiert, dass dann man natürlich sich Gedanken machen muss, was ist denn das für ein Luftwiderstand, wenn der den Wind von der Seite kriegt, segelt der dann oder wie auch immer. Ja? Und das Ähnliches gilt natürlich auch für die großen Passagierschiffe und Fähren, die man heutzutage baut, aber prinzipiell in der Gesamtfragestellung ist es eher zweitrangig. Okay. In der Fliegerei gibt es das Problem, wenn man im Windkanal Experimente durchführt, dass die dann nur, sagen wir mal, bedingt auf die wirkliche Welt übertragbar sind, weil eben gewisse Ähnlichkeitszahlen, insbesondere die Drehzahl, nicht passt und man eben im Windkanal nicht die Chance hat, die geringere Größe durch höhere Geschwindigkeiten zu kompensieren, sage ich jetzt mal. Ja, gibt es solche Probleme in der Hydrodynamik auch? Also diese Probleme haben Sie grundsätzlich, wenn Sie Modellversuche machen, weil Sie sich der Frage der Maßstabseffekte stellen müssen. Ja. Die gibt es in der Aerodynamik, die gibt es in der Hydrodynamik. Und auch wir in der Hydrodynamik leiden, wenn Sie so wollen, in der Versuchstechnik darunter, dass unsere Reynolds-Zahlen natürlich auch viel zu klein sind. Mhm. Im Gegenteil, unsere Reynolds-Zahlen sind zum Teil noch viel kleiner als die in Luftkanälen, zumindest in den Hochgeschwindigkeitsluftkanälen, erzielt werden können. Denn bei uns ist es ja so, dass wir im Schlepptank, da wo wir das Schiff durchs Wasser ziehen, gleichzeitig eben auch noch das Gesetz der Wellenbildung, also das Frutsche-Gesetz, berücksichtigen müssen. Und das tut man. Und wenn man jetzt die Geometrie ähnlich macht und die Geschwindigkeit entsprechend umrechnet, dann hat man ein Wellenbild, das vergleichbar demjenigen in der Großausführung ist. Das heißt aber, Sie fahren um vieles langsamer. Ja? Mhm. Das wiederum bedeutet, dass die Reynolds-Zahl noch kleiner ist. Ja? Ja. Und deswegen hat man eben zur Auslegung der Propeller Kavitationstunnel, so wie wir sie haben, in denen man eben hohe Geschwindigkeiten, höhere Geschwindigkeiten und damit größere Reynolds-Zahlen verwirklichen kann. Mhm. Damit bekommt man eine bessere Großausführungsähnlichkeit. Damit wird die Prognose, die man macht, sicherer. Okay. Und ein mathematisches Mittel, dass man eben sagt, wir machen hier was im Kanal, also jetzt nicht im Kavitationskanal, sondern im offenen Strömungskanal, machen dann ein Experiment und rechnen das um. Ist sowas plausibel oder ist das nicht? Das machen wir sowieso. Okay. Also man kann es ist grundsätzlich so, dass eben diese Maßstabsgesetze, die beinhalten ja nichts anderes, als dass man Modellwerte hat und diese Modellwerte dann auf die Großausführung umrechnet. Ja. Und das passiert mit einfachen Formeln. Das sind abgeleitete Formeln, die eben zum Teil dem auch Rechnung tragen, wie die Versuchsanlage selber aufgebaut und betrieben wird. Ja. Das ist eben nicht ein rein physikalischer Maßstabsfaktor, sondern es ist ein Faktor, in den das ganze Umfeld mit hineingeht. Und deswegen braucht man eben auch immer wieder Großausführungsdaten. Man muss auf dem Schiff gemessen haben, um das zu vergleichen, was hier rauskommt und was man prognostiziert. Mhm. Deswegen ist das ein weiterer Teil der Aufgaben, die so eine Versuchsanstalt hat. Das ist die Messung auf dem Schiff, Kontrolle der Prognosen in dem Sinne, ja. Ja. Und auch der Nachweis. Der Nachweis eben, dass die Schiffe tatsächlich die geforderte Geschwindigkeit erreichen. Ja. Und geht es da eben gerade, um was geht es da? Da geht es um Widerstände von Schiffen wahrscheinlich, um Wirkungsgrade von Propellern. Heißt es Propeller oder Schraube? Propeller. Okay, also Umwirkungskraft. Die Schraube kommt eben daher, dass die Wirbel schraubenförmig abfließen. Okay. Aber wir Schiffbauer reden grundsätzlich vom Propeller, ja. Okay, also sprich, es geht um Widerstände, um Wirkungsgrade von Propellern, um Ruderwirksamkeiten, könnte ich mir vorstellen. Und genau diese Dinge müssen dann nachher am wirklichen Exemplar überprüft werden. Ja, wobei es eben nicht so einfach ist, dass man den Widerstand einfach überprüfen kann, weil den Widerstand eines naturgroßen Schiffes zu messen, ist so gut wie unmöglich. Okay. Das bedeutet, man misst abgeleitete Größen. Ich messe den Leistungsbedarf, ich messe, bei welcher Geschwindigkeit braucht er welche Leistung. Ja. Und da dazwischen sind schon wieder so Messungen, die laufen aufs Drehmoment hinaus, die laufen auf die Drehzahl hinaus. Ähnlich ist es beim Propeller, was am besten zu vergleichen wäre, wenn man den Schub messen würde. Ja. Aber den Schub zu messen, das ist eine Herausforderung, die nach wie vor noch nicht so richtig gelöst ist. Das bedeutet, auch da geht man wieder über das Drehmoment und über die Leistung. Mhm. Und dann leitet man daraus natürlich Wirkungsgrade ab und vergleicht die mit dem prognostizierten. Okay. Und ist das Wellenbild, weil Sie das vorhin angesprochen haben, ist das, kann man aus dem auch was ableiten? Also mit anderen Worten, wenig Wellen gleich wenig Widerstand, viele Verwirbelungen gleich viel Widerstand, kann man das so sagen? Prinzipiell ja. Zur ersten Frage ganz eindeutig, ja, man kann aus dem Wellenbild ableiten, erstens ist das Schiff von seinen Linien, sagen wir Schiffbauer, nicht von der, von der Formgestaltung her vernünftig. Und wenn das Wellenbild vernünftig aussieht, kann man davon ausgehen, dass der Wellenwiderstand gering ist, zumindest auf diesem Tiefgang. Und selbstverständlich ist es so, wenn Sie ein sehr völliges Schiff haben und dieses völlige Schiff hat Ablösungen, dann entstehen im Heckbereich Wirbel. Und diese Wirbel, die nehmen natürlich Einfluss und erzeugen zusätzlichen Widerstand und verändern die Zuströmung zum Propeller und machen damit eben auch das Gesamtverhalten des Propellers schlechter. Ja, klar. Abschattung im Endeffekt, ne? Ja, nicht nur Abschattung, sondern die Zuströmung ist einfach schlechter. Mhm. Was Zuströmung heißt? Heißt die, so das Wasser, die Strömung, die am Propeller ankommt. Mhm. Okay. Weil den Propeller haben wir ja beim Schiff normalerweise hinten. Das bedeutet, vor dem Propeller liegt eben dieses riesige Schiff. Und damit ist die Strömung nicht mehr ungestört, die bei dem Propeller ankommt, sondern die ist durch die Schiffsform bedingt anders. Ne? Ja. Wir haben gerade schon ein bisschen über Versuch versus echt geredet. Mhm. Jetzt kurz vielleicht der Blick auf Versuch versus numerische Rechnung. In der Aerodynamik kann man heute relativ viel numerisch machen. Die Auslegungen werden heute ja oft komplett am Rechner gemacht und ich weiß zumindest bei Segelflugzeugen, da wird auch hinterher nichts mehr groß geändert. Also die Auslegungen am Rechner sind eigentlich gut genug. Mhm. Gilt es für die Hydrodynamik auch? Also die numerische Hydrodynamik hat in den letzten Jahren einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Vor allen Dingen eben auch alles, was zähigkeitsbedingt gerechnet wird. Aber es ist nach wie vor so, dass die Problematik dieser Grenze zwischen Luft und Wasser und damit der Ausbildung der Wellen, der Ausbildung der Grenzschichten um das Schiff herum natürlich noch gewisse Schwierigkeiten macht. Und es ist so, dass die numerische Hydrodynamik mehr und mehr eingesetzt wird, um Vergleiche von einzelnen Entwürfen zu machen. Und die letzte Verifizierung, die letzte Validierung der Werte, die erfolgt dann nochmal durch einen Modellversuch. Aber die Tendenzen werden ganz häufig richtig wiedergegeben von der Numerik. Und wir sind inzwischen in der Lage, eben in einem frühen Stadium Aussagen zu machen, wie die Zuströmung zum Propeller aussieht, unter Berücksichtigung all der Zähigkeitseffekte. Das heißt, da gehen die Reynolds-Zahlen schon alle mit ein, um dann eben eine vernünftige Propellerprognose zu machen. Und das ist ja wichtig, weil neben der Berechnung des Widerstands auf der einen Seite, der eben auch mit numerischen Verfahren schon sehr verlässlich bestimmt werden kann, ist es natürlich wichtig, auf der anderen Seite die Propulsion, das heißt das, was der Propeller bewirkt, zu bestimmen, weil ich nämlich entsprechend viel Schub brauche, um den Widerstand zu überwinden, damit ich das Schiff überhaupt nach vorne kriege. Ja. Und das heißt also, die Versuche werden nicht nur verwendet, um die Rechnungen zu kalibrieren, sondern da gibt es wirklich auch noch Dinge, die sich nicht zuverlässig endgültig per Rechnung simulieren oder errechnen lassen. Es ist so, die meisten Versuche, die wir hier machen, sind nach wie vor im Kundenauftrag und die haben die Zielrichtung, eine Aussage darüber zu machen, wie viel Leistung braucht das Schiff, um die geforderte Geschwindigkeit auf dem geforderten Tiefgang zu erreichen. Ja. Dieses wird vorneweg immer und immer häufiger mit numerischen Verfahren ermittelt. Aber die endgültige Absicherung erfolgt zumindest bei komplizierten und bei großen und bei neuen Schiffen über den Modellversuch. Okay. Und letzte Frage an der Stelle. Ist die Geschwindigkeit da sozusagen das, das absolut entscheidende Kriterium oder kommen da auch so Geschichten wie Manövrierfähigkeit, Agilität zur Sprache oder ist die Geschwindigkeit wirklich so das entscheidende Kriterium? Also es ist so, das hängt ja alles davon ein bisschen ab, wie der Bauvertrag aufgestellt ist, aber definitiv ist die Geschwindigkeit nicht das alleinige Kriterium. Mhm. Geschwindigkeit ist ein Kriterium, ganz klar. Aber Manövrierfähigkeit, Ladefähigkeit, das ist auch wichtig. Ich kann Ihnen ja ein wunderbares Schiff bauen, das mit ganz wenig Leistung trotzdem 25 Knoten laufen kann, aber ja, da kriegen Sie nicht keine 10.000 Container rein, dann hilft das dem Räder nicht so richtig. Ja. Das bedeutet, die Ladefähigkeit muss berücksichtigt werden. Dann ganz wichtig, Vibrationen, mhm, Geräuschentwicklung. Man diskutiert heute ja zum einen ganz viele Fragen hinsichtlich der Vibrationen an Bord von Schiffen. Zum einen natürlich, weil Ladungsschäden auftreten können, zum anderen, weil in den meisten Schiffen, die in den letzten Jahren gebaut wurden, ja das Deckshaus, das heißt da, wo die Besatzung drin ist oder wo die Besatzung schläft, das stand normalerweise immer hinten, direkt über dem Propeller, und der Propeller ist nun mal einer der größten Geräusch- und Vibrationserzeuger an Bord eines Schiffes, wegen der, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, der Kavitation, die sich an diesem Propeller eben abspielt. Mhm. Und deswegen sind in ganz vielen Bauverträgen, wie soll ich sagen, ja, Vibrationskriterien genannt, nicht? Das Schiff darf nicht mehr Schwingwege in der Brückennock haben, als ganz bestimmte Regeln sozusagen vorgeben. Und gleichzeitig ist es so, dass dadurch, dass jetzt in den letzten Jahren immer mehr Schiffe in Fahrt gekommen sind, dass die IMO, die International Maritime Organization, sich viel mehr Gedanken auch darüber macht, wie viel Lärm bringen eigentlich diese Schiffe ins Meer, der Einfluss auf die Tiere. Und auch deswegen müssen Propeller optimiert werden und geräuscharmer gebaut werden. Mhm. Das heißt, auch das ist ein ganz klares Kriterium. Jeder Propeller für so ein großes, modernes Schiff geht in den Kavitationstunnel, und zwar nicht nur, um die Kavitation zu prüfen, sondern um die Folgeerscheinungen der Kavitation zu prüfen. Vibrationen, Schwingungen, Geräusche. Jetzt müssen wir den Begriff Kavitation vielleicht doch kurz definieren. Ja. Habe ich schon oft gehört, nicht nur bei Ihnen jetzt. Was bedeutet das? Wenn Sie sich mal vorstellen, dass Wasser ja nicht nur bei 100 Grad, bei Normaldruck bei 100 Grad siedet. Ne? Mhm. Wenn Sie den Druck verändern, ist aber die Temperatur, bei der Wasser siedet, auch ein, oder kocht, auch ein anderer. Ja. Und Druck und Geschwindigkeit hängen direkt zusammen. Wenn Sie die Geschwindigkeit stark erhöhen, dann sinkt der Druck entsprechend ab. Und wenn der Druck an einem Propellerflügel zum Beispiel absinkt, so weit, bis er unter den Dampfdruck absinkt, dann verdampft dieses Wasser. Mhm. Es bilden sich Blasen. Und diese Blasen bewegen sich über den Flügel, den Propellerflügel. Ja. Und wenn sie dann in irgendeinem Bereich des Propellers wieder in Druckbereiche kommen, die höher sind, dann fallen diese Blasen mit einem Schlag zusammen. Ja. Sie implodieren. Und wenn so eine Blase implodiert in der Nähe einer Wand, dann entstehen extrem hohe Kräfte auf einem sehr kleinen Fleck. Mhm. Tonnen von Kräften sind das. Mhm. Diese treffen sozusagen überfallartig auf die Oberfläche und dann reißen die zum Teil Material aus dem Propellerflügel, wenn es in dem Fall, wenn es ein Propeller ist, raus. Krass. Und es entstehen irgendwann mal Löcher in diesem Propellerflügel. Mhm. Und Sie können sich natürlich vorstellen, beim Zusammenfall von solchen Blasen entstehen auch große Druckwellen. Und diese Druckwellen, die wandern eben nicht nur auf den Flügel, sondern die wandern durch das Medium auch ans Schiff, regen das Schiff zu Schwingungen an und führen dann zu den Vibrationen. Mhm. Und wenn sie nicht aufs Schiff treffen, dann gehen sie eben weiter in den Ozean hinein und dann werden sie irgendwann zu Geräuschen und stören dann die ganze Tierwelt. Und es freut sich darauf dann die passiven Sonare in militärischen U-Booten, weil das sind doch das sind doch die Merkmale, an denen dann U-Boote erkannt werden können, oder? Also Mitmerkmale. Na, das sind Merkmale, mit denen U-Boote andere Schiffe erkennen. So meine ich. U-Boote sind ja im Endeffekt so gebaut normalerweise, dass sie eben nicht kavitieren, dass ganz wenig Geräusche kommen, aber U-Boote detektieren ihre Ziele auf der Basis von Geräuschentwicklungen, die oftmals über den Propeller kommen. Okay, ja, das macht's natürlich, das hat man in der Luft so ohne weiteres natürlich nicht, da hat man andere Effekte, aber natürlich die Luft... Kavitation hat man da nicht. Genau. Ja. Sie haben auch eine eigene Software entwickelt, um diese Simulationen, die Rechnungen dann vernünftig durchzuführen, richtig? Mehrere, also wir entwickeln im Prinzip in unserer Numerikabteilung laufende Software-Tools, mit denen wir eben solche Prognosen machen, und das sind potenzialtheoretische Tools, also die ohne Viskosität rechnen, und dann sind es eben Ranzellöser, also wirkliche viskose Rechenverfahren, mit denen man die ganze Zähigkeit und die Wellenbildung und alles mit beeinflusst. Ja. Und Sie haben vorhin schon gesagt, dass das alles numerisch stattfindet, also keine geschlossenen Formeln. Wir haben das im Rahmen des Podcasts hier schon öfters erlebt. Insofern brauchen wir den Begriff, glaube ich, nicht nochmal groß definieren, aber einfach sei das nochmal erwähnt. Mhm. Okay. Dann gucken wir uns vielleicht mal die Versuchs... fällt schon wieder das Wort Facilities, Versuchsdinge ein. wollen Sie uns da vielleicht kurz einen Überblick geben und vielleicht kurz ein bisschen erzählen, was, wozu man die einzelnen Gerätschaften oder so braucht? Ja, Gerätschaften ist gut. Ja, wie sagen Sie da? Ich beschreibe mal ein bisschen unsere Versuchseinrichtungen, die wir haben. Genau. Und zwar hatte ich vorhin schon gesagt, wir machen Versuche in offenem Wasser und im Eis. Das bedeutet, wir haben Schleppkanäle, die mit Wasser gefüllt sind, und in denen werden Schiffe untersucht. Wir haben Kanäle, die sind mit Eis, also da frieren wir, dass wir dann durchs Eis fahren. Und wir haben dann als dritte große Gruppe der Versuchseinrichtungen eben Kavitationstunnel, mit denen wir die detaillierten Kavitationsfragen und Propellerfragen, wie vorhin schon angesprochen, behandeln. So, wie sieht so ein Schlepptank aus? Das ist ein großes Wasserbecken, und groß heißt in dem Fall, es ist 300 Meter lang. Okay. 18 Meter breit und 6 Meter tief. Und in diesem Wasserbecken untersuchen wir unsere Schiffsmodelle. Und diese Schiffsmodelle, die sind bis zu 12 Meter lang. Okay. Und die haben Gewicht und ein Gewicht von bis zu 6 Tonnen. Die bauen wir aus Holz selbst in unseren Werkstätten. Mhm. Und dann werden sie in all diesen Versuchseinrichtungen, je nachdem, welche Aufgabe das Schiff später zu erfüllen hat, detailliert untersucht. Zu solchen Schiffsmodellen dieser Größe gehören Propeller. Diese Propeller sind dann um die 250, 300 Millimeter im Durchmesser. Auch die machen wir selbst. Mhm. Bauen wir hier selbst, stellen die hier selbst her und untersuchen sie auch in all diesen Anlagen. Der Betrieb sieht so aus, dass auf den Beckenrändern dieses 300 Meter langen Kanals Schienen verlegt sind. Auf diesen Schienen fährt ein großer Wagen, Schleppwagen nennen wir den. Und an diesem Schleppwagen kann das Schiffsmodell aufgehängt werden. Mhm. Über diesen Schleppwagen kann das Schiffsmodell auch gesteuert werden. Wir fahren auch mit freifahrenden Modellen, je nachdem, welche Art von Versuchen man da macht. Die Modelle sind entweder als reines Modell am Schleppwagen befestigt, dann nutzt man den Versuch primär, um den Widerstand des Schiffes zu bestimmen. Über eine Federwaage in dem Schleppseil, in Anführungszeichen. Genau. Oder aber sie sind mit einem eigenen Antrieb ausgerüstet, das heißt, sie haben einen Motor, ein Dynamometer, das ist ein Messgerät, mit dem man Drehzahl, Drehmoment und Schub misst. Mhm. Das ist natürlich gekoppelt über eine Welle an den Propeller. Und dann fährt das Modell und wir bestimmen genau diese Kenndaten. Und das machen wir für unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das Ergebnis am Schluss ist eine Kurve, da ist aufgetragen Leistung über Geschwindigkeit, Leistung über Drehzahl. Und da kann man eben ableiten und ablesen, für 24 Knoten, naturgroßes Schiff, erwarte ich eine Leistung von 80.000 kW oder was weiß ich. Mhm. Ja? Das ist so eine der Hauptaufgabenstellungen. Ja. Das zweite ist, Sie hatten das vorhin auch schon mal angedeutet, natürlich müssen wir auch prüfen, ob die Schiffe gut manövrieren. Dafür haben wir die Möglichkeit, mit freifahrenden Modellen zu fahren. Da haben wir die Möglichkeit, ganz gezielte Bewegungen das Schiff in diesem Tank fahren zu lassen. Denn 18 Meter Breite gibt natürlich auch eine Chance, dass man mal anfängt, halbe Drehkreise oder so etwas zu fahren. Und dann bestimmt man die Kräfte, die auf das Ruder kommen. Mhm. Man guckt, macht das Schiff eine Bewegung, die auch irgendwelchen internationalen Vorgaben und Gesetzen entspricht. Und wenn nicht, wenn er sich zum Beispiel gar nicht steuern lässt, weil man muss laufend Ruder legen, damit er geradeaus fährt, dann muss man sich überlegen, kann ich an der Hinterschiffsform was ändern? Muss ich das Ruder verändern? All solche Fragestellungen werden aufgeworfen. Ja. Können Wellen auch? Ja. Okay, das heißt, man kann den Einfluss von Seegang auch. Am Ende dieses Schlepptanks befindet sich ein Wellenerzeuger. Das ist eine Wellenmaschine. Ja. Mit der können wir regelmäßige und unregelmäßige Wellen machen. Und dann können diese Schiffe eben auch im Seegang untersucht werden. Und wir sind gerade dabei, eine neue Einrichtung zu schaffen, weil der Tank so breit ist, lässt das auch zu, dass wir einen seitlichen Wellenerzeuger einbauen. Ah. Das heißt, an der Seitenwand wird auch ein Wellenerzeuger eingebaut, sodass man schräge Wellen machen kann. Mhm. Weil das ist ja natürlich immer wichtiger, wenn diese großen Schiffe untersucht werden. Und dann geht es natürlich bei den Untersuchungen in den Wellen, geht es natürlich auch darum, wie ist die Stabilität, was passiert, wenn der stark rollt. Ja? Also muss er nicht gleich kentern. Aber es kann natürlich so sein, dass ein Containerschiff so stark rollt, dass in irgendeiner Form die Container vom Deck fallen. Ja. Stabilität jetzt im Sinne von dynamischer Stabilität und nicht auseinanderbrechen. Also dynamische Stabilität, ja. Nicht? Wann kentert er, wann fällt er wirklich um? Oder was ganz viele Untersuchungen sind, natürlich auch bei Fahrgastschiffen, bei Fähren, welcher Leckfall, das heißt also, welche Öffnung im Schiff ist wegen mir so, dass geflutet wird, ist das Schiff dann weiterhin überlebensfähig oder ab wann kippt er um? Ne? Mhm. Ja, klar, ja, das will man natürlich schon wissen. Ja. Okay, bis nur Interesse halber, bis zu welcher Wellenhöhe können Sie da simulieren? Ja, das hängt ja jetzt eben wieder vom Maßstab ab, nicht? Für die Schiffe, die wir da machen, sind das Wellenhöhen, die dann 4-5 Metern in der Großausführung entsprechen. Ne? Okay, ja. Aber wir können natürlich auch Freakwake simulieren. Das ist ja eine Frage des Maßstabs. Ne? Ach so, ja klar, wir machen einfach die Schiffe kleiner. Ja, klar. Naja, genau. Hätte ich drauf kommen können. Gut, wo machen wir weiter? Eiskanal? Nee, dann würde ich sagen, machen wir im normalen Schritt weiter, dass wir zum Kavitationstunnel gehen. Mhm. Weil so ein normales Handelsschiff oder auch ein Kreuzfahrer geht ja normalerweise nicht ins Eis. Ja. So, wenn man dann diese Versuche gemacht hat und sagt, die Schiffsform ist okay, ich komme mit dem Propeller hin, was die Leistung anbelangt, ich kann diese Geschwindigkeiten fahren, dann geht man weiter und sagt, okay, jetzt will ich genau wissen, was macht eigentlich dieser Propeller. Und dann geht man in einen Kavitationstunnel. Und haben wir bisher über eine Versuchseinrichtung gesprochen, die so aufgebaut ist, dass man das Schiff durchs Wasser zieht, ist ein Kavitationstunnel eben gerade andersrum. Mein Kavitationstunnel ist ein senkrecht stehender Kanal. Mhm. In diesem Kanal wird das Wasser über eine Antriebspumpe, die sich normalerweise unten befindet, in Umlauf gebracht. Und im Herz der Einrichtung, das ist meistens oben, warum, werde ich gleich nochmal erzählen, wenn wir über die Kavitation da sprechen, okay. Da wird das Modell fest eingebaut. Und das Wasser umströmt das Modell. Und Modell ist in diesem Fall ein Propeller? Das Modell ist das ganze Schiff. Ah, okay. Dieses 12-Meter-Schiff, das wir im Schlepptank gefahren haben, das packen wir auch in den Kavitationstunnel. Unser Kavitationstunnel ist so groß, dass diese Modelle da hineinpassen. Okay. Dadurch, dass sie nicht fahren, ja, und dadurch, dass man sie normalerweise da nicht steuert oder anstellt, kann die Anlage natürlich kleiner sein. Klar. Also unsere Anlage hat eine Messstrecke, die ist 11 Meter lang. Das bedeutet, wenn ich so 12 oder 13 Meter lange Schiffe habe, muss ich die schon ein bisschen aussägen und nach vorne in die Düse hineinschieben. Und 2,80 Meter breit, 1,60 Meter hoch. Mhm. Das Modell wird dann da so eingesetzt, dass oberkante Tunnel, das ist eine geschlossene Röhre, dieser Tunnel, dass die oberkante Tunnel gleichzusetzen ist mit der Wasserlinie, das heißt mit dem Tiefgang der Schiffe. Ah, ja. Mhm. Und dann wird dieser Tunnel geschlossen. Dann können wir mit der Leistung, und das sind zwei Motoren, jeweils 850 kW, okay, Tunnelwassergeschwindigkeiten bis 12,5 Meter pro Sekunde in dieser Anlage erzeugen. Ungefähr mal 3,6, ne? Da sind wir ungefähr bei 40, 45 km/h. Ja, und der entscheidende Punkt ist, verglichen dazu ist die Geschwindigkeit für das gleiche Schiff, wenn man eben den Welleneinfluss berücksichtigt, das, was man im Schlepptank macht, nur 2,50 Meter oder sowas. Ja? Das heißt, ich bin 3-4 Mal schneller. Das heißt, ich habe 3-4 Mal höhere Reynolds-Zahlen. Ja. Das heißt, ich bin von der Zähigkeit her näher an der Großausführung und dadurch wird meine Prognose für das naturgroße Schiff größer. Mhm. Okay. Damit ich das aber verwirklichen kann, solche hohe Geschwindigkeiten, muss ich eben einen geschlossenen Kavitationstunnel haben und das Schiff ohne Wellen fahren. Denn in dem Augenblick, wenn ich eine richtige Welle simuliert haben möchte, dann muss ich wieder das Fruchtsche-Gesetz einhalten und dann wird die Geschwindigkeit langsamer. Ja. Das ist wichtig für die Widerstandsbestimmung, das ist wichtig für die Geschwindigkeitsbestimmung, aber das ist nicht so wichtig für die Kavitationsbestimmung. Da ist es wichtig, dass man die Zähigkeitseffekte am Propellerflügel besser darstellt. Mhm. Das bedeutet, wir fahren das Modell bei einer weitaus höheren Geschwindigkeit im Kavitationstunnel, der Propeller dreht auch noch schneller. Das heißt, wir haben hohe Reynolds-Zahlen und dann können wir den Kavitationseffekt wirklich darstellen. Und wie stellt man den dar? Den stellt man nun dadurch dar, dass der Kavitationstunnel eine geschlossene Messeinrichtung ist, in der man den Druck absenken kann, weit unter den Umgebungsdruck. Mhm. Und dann fangen eben an, diese Blasen zu kavitieren. Und dann finden sie unter ganz bestimmten Beladungszuständen, dann finden sie unter ganz bestimmten Belastungszuständen am Propeller eben diese Kavitationserscheinungen, und diese Blasen. Wie sehen Sie das? Gucken Sie da einfach hin mit einer Kamera oder gibt es da irgendwelche speziellen Detektionsmechanismen? Das ist so. Man kann natürlich Kavitation mit Hydrophonen bestimmen, geräuschmäßig. Ja. Mhm. Aber das Hauptbeobachtungsmittel ist und bleibt das Auge bzw. die Kamera. Wir gucken von außen, wir gucken von innen, auch die Modelle sind mit Kameras bestückt. Gucken wir das Kavitationsgeschehen an und wie sich das, was sich da auf dem Propellerflügel abspielt, entwickelt. Mhm. Und so in den letzten 2-3 Jahren ist eben die Nutzung von Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahmen immer wichtiger geworden. Das heißt, wir machen eben Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von diesem Vorgang. Denn dieser Vorgang ist natürlich ein extrem schneller. So eine Blase wächst und fällt in Mikrosekundenbereichen zusammen. Mhm. Ne? Ja. Und dann ist es so, dass in diesem Schiffsmodell oberhalb des Propellers Aufnehmer eingebaut sind, Druckaufnehmer, und die messen die von dieser Kavitation verursachten Druckimpulse, die auf der Außenhaut auftreffen. Ja. Die werden gemessen und die rechnen wir dann ebenfalls wieder um unter Nutzung von ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten auf die Großausführung und sagen, auf dem großen Schiff hast du eben mit einer Druckamplitude von so und so viel Kilopascal zu rechnen, und das wiederum kann dann die Klassifikationsgesellschaft oder auch wir nutzen und können sagen, damit kann man berechnen, wenn man denn die Stahlanordnung im Schiffskörper weiß, welche Schwingwege und welche Schwinggeschwindigkeiten an ganz bestimmten Stellen auftreten. Ja, okay. Spannend. Wenn er diesen Durchlauf auch bestanden hat, dann wird oftmals in unserem Besprechungszimmer noch beim Propellerhersteller angerufen und der Mann gibt das Go zum Gießen. Mhm, okay, so echtzeitig. Okay. Das ist manchmal so knapp in den Zeiten. Ja, und deswegen ist es natürlich auch so, dass diese Versuche mit entsprechend hoher Wertigkeit betrachtet werden. Mhm. Ja, und dann ist eine normale Handelsschiffsuntersuchung sozusagen durch. Man geht dann vielleicht, je nachdem, wie intensiv der Reeder das Ganze betreiben will, nochmal in den Schlepptank selbst und versucht unterschiedliche Trimlagen. Das heißt, das Schiff fährt ja nicht immer abgeladen auf einem Entwurfstiefgang. Das hängt ja immer davon ab, wie viel Ladung er in welchem Hafen kriegt. Ja. Das bedeutet, er fährt oftmals auch in einem vertrimmten Zustand. Das heißt, entweder guckt die Nase vorne mehr raus oder das Heck, wie auch immer. Ja? Und diese Zustände, da ändert sich natürlich das Wellenbild, da ändert sich natürlich der Widerstand und damit wird der Leistungsbedarf ein anderer. Und wenn ich jetzt ein Schiff optimal betreiben will, gerade auch unter den jetzigen Gesichtspunkten Umweltfreundlichkeit und so wenig wie möglich Brennstoff verbrauchen, dann ist das natürlich schon zu wissen, was ist denn die günstigste Trimlage. Denn gerade große Containerschiffe haben ja immer noch die Möglichkeit, durch Ballastwasser den Trim auch noch weiter zu verändern und damit einen vielleicht optimaleren Schwimmzustand für das Schiff zu erreichen. Ja. Wie bei der Fliegerei auch, ne? Da, ja klar, also vertrimmen ist nicht gut. Kommt drauf an. Denn man darf ja alles nicht vergessen, ne? Beim Schiff ist es ja so, dass, sagen wir mal, in ganz vielen Fällen die ganze Antriebsanlage hinten ist und dann fährt er eigentlich von Natur aus eher vertrimmt. Ne? Ja. Der muss irgendwie bearbeitet werden. Ne? Ja. Okay, werfen wir noch kurz einen Blick auf die Eistanks. Ja. Also im Eistank ist es so, die eistechnischen Versuchsanlagen sind etwas kleiner, aber auch das ist ein offenes Becken sozusagen. Ne? Und da wird die ganze Halle wird runtergekühlt und dann entsteht Eis in diesem Becken. Und dann macht man eben Untersuchungen an eisgehenden Schiffen. Eisgehende Schiffe sind entweder Eisbrecher oder aber eben Frachtschiffe, die in eisbedeckten Gewässern auch operieren müssen. Ja. Und die haben natürlich eine etwas andere Schiffsform, je nachdem, welche Art von Brechvorgang man sich vornimmt. Und dieses wird dann auch unter dem Gesichtspunkt gemacht, wie viel Leistung braucht er, um eine ganz bestimmte Eisdecke zu brechen. Ja. Und dann noch mit so und so viel Knoten zu fahren. Nächste Fragestellung ist, schafft er es überhaupt, eine ganz bestimmte Eisdecke zu brechen? Oder ist die Leistung dann zu gering, die eingebaut ist? Ja, und das machen wir für Schiffe, aber das machen wir eben auch ganz viel für Offshore-Strukturen. Nicht? Das sind also fest verankerte Offshore-Strukturen, da sind Strukturen, so Ladeterminals im Eis und was man sich so vorstellen kann. Und was passiert denn eigentlich, wenn jetzt so Eisteile auf so eine Bohrinsel zutreiben? Was passiert, wenn an so einem Ladeterminal da ein Tanker liegt, der jetzt Öl übernimmt und jetzt kommen da solche Eisbrocken, die dazwischen gehen? All solche Dinge werden simuliert. Und da ist dann eben die Frage, hält der Tanker das mechanisch aus oder was macht das Eis strömungstechnisch rund um den? Also was ist da die Fragestellung? Beim Eisbrechen ist klar. Das ist ganz unterschiedlich. Also beim Eisbrechen selbst ist klar die Leistung. Ja. Kommt er durch, kommt er nicht durch. Ja. Bei den festen Einrichtungen ist es so, dass die Frage ist, wie groß werden denn irgendwann die Eiskräfte auf diese Gebilde? Oder aber ist es so, dass das Eis zwischen die Ladestation und den Tanker geht und dann irgendwann mal das dazu führt, dass man die Übergabe kappen muss oder wie auch immer, ja? Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, wie funktionieren Eisbrecher? Meines Wissens gibt es da zwei Prinzipien. Das eine ist ein spitzer Rumpf und der schneidet es quasi auf, der geht dazwischen. Und das andere ist, er fährt drauf und bricht runter. Mhm. Richtig? Ja, das sind so die beiden Extremsituationen, die man immer so hört. Ja. Im Detail ist es natürlich viel schwieriger. Im Detail wird durch ganz spezielle Formgebung beides sozusagen gemacht zum Teil. Nicht? Er hat sie am Ausladen des Spanten, dann fährt er halb drauf, aber gleichzeitig hat er natürlich Kanten, mit denen er reinkommt. Und es ist ja bei weitem nicht nur so, dass man das Vorschiff so behandeln muss, sondern man muss sich eben die Seiten mit angucken, dass an der Seite nicht zu viel Eis nach unten kommt. Denn dieses Eis, das dann unten ist, das wird dann natürlich, also unten heißt unterm Schiffsrumpf, das wird dann nach hinten in die Propeller transportiert. Mhm. Diese Propeller sind oftmals Düsenpropeller, damit die eben geschützt sind, wenn Eis ankommt. Ja. Aber natürlich darf da auch nicht zu viel Eis rankommen, weil sonst blockiert das Eis den Eingang zum Propeller sozusagen und dann geht der Schub runter. Ne? Also so quasi, man muss sich Gedanken machen über so eine Art Schneepflugeffekt, dass das Schiff das Eis auch sinnvoll zur Seite räumt und nicht nur bricht. Also es muss so sein, dass die Rinne frei wird, in der das Schiff sich bewegt. Sonst friert sie auch gleich wieder zu. Mhm. Okay, dann können wir jetzt vielleicht ein bisschen auf die konkreten Fragestellungen nochmal eingehen. Und ich habe mal so ein paar aufgeschrieben. Über Kavitation haben wir jetzt schon geredet. Ja. Ich würde gerne auf die Formgebung des Rumpfs und vor allem des Bugs ein bisschen eingehen. Mhm. Wer Schiffe ein bisschen genauer anguckt, der stellt zumindest mal bei vielen Schiffen diese Nase vorne fest, unter der Wasserlinie. Was? Den Wulstbug. Wulstbug, okay. Ja. Also Wulst ist erstmal vorne, oder Bug ist erstmal vorne, genau. Und Wulst ist, wie das ausgeführt ist. Ja? Wulstbug heißt das. Und das. Wofür ist das gemacht? Genau, ja. Mhm. Also wenn Sie ein Schiff haben und das Schiff sich durchs offene Wasser bewegt, dann entstehen eben Wellen. Diese Wellen wiederum sind Wellenberge, Wellentäler. Damit wird die Oberfläche unterschiedlich benetzt. Damit ändern sich der Reibungswiderstand um diese Oberfläche herum. Als zweites ist es so, dass diese Wellen natürlich auch einen reinen Wellenwiderstand erzeugen. Ja. Und mit dem Wulstbug verändern sie sozusagen die Länge des Schiffes. Und das führt dazu, dass sie das Wellenbild verändern. Und normalerweise eben ist es so, dass man versucht, das Wellenbild so zu verändern, dass der Wellenwiderstand ein Minimum wird. Und dazu entwickelt man eben genau diese Form des Wulstbuges, die eben für jedes Schiff unterschiedlich ist, weil er genau an die Linien angepasst wird. Mhm. Da muss quasi, also bildlich gesprochen, in so einer Art Resonanz quasi. Ja, man muss dafür sorgen, dass eben die Wellen nicht mehr hohe Berge und tiefe Täler aufbilden, sondern dass das quasi rauskommt, ne? Das heißt, so ein Wulstbug ist dann eben auch für die Schiffsform, Schiffslänge und wahrscheinlich auch für eine bestimmte Geschwindigkeit, für die Reisegeschwindigkeit optimiert. Also der ist optimiert für einen Tiefgang und eine Geschwindigkeit. Ja, okay. Das ist der Nachteil dabei, ne? Ja, klar. Denn es ist eben so, wenn Sie so als Hydrodynamiker da rangucken, dann finden Sie es gar nicht so gut, dass diese Wulstbuge oftmals so in der Nähe der Wasseroberfläche sind, ne? Und er bringt halt richtig dann was, wenn er wirklich als Gesamtwulstbug operiert, ne? Und das ist halt primär für eine Geschwindigkeit optimal. Und dann muss man sich halt überlegen, wenn man jetzt vertrimmte Zustände anguckt, wenn man sich unterschiedliche Ladefälle anguckt, geht man einen Kompromiss ein oder macht man eine Top-Optimierung nur für den einen Punkt? Ja, ich denke, das hängt natürlich auch vom Einsatzzweck ab. Das korrekt, ja. Tanker ist ja meistens immer voll und fährt immer gleich schnell, ne? Nee, der Tanker gerade nicht. Der Tanker ist nämlich die Hälfte der Zeit nur voll und die andere Hälfte der Zeit ist er im Ballast. Und da ist ein Unterschied von mehreren Metern im Tiefgang. Ach so, okay, der wird das also nicht voll gemacht. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel manche Tanker überhaupt keinen Wulstbug haben oder nur einen ganz kleinen. Okay. Weil die eben im Gegensatz zu einem Containerschiff, wie gesagt, die Hälfte der Reisezeit normalerweise voll abgeladen sind und die andere Hälfte eben im Ballast fahren. Na, ich danke, dachte, der Ballast ist letztendlich genauso schwer wie die Ladung, aber das dann. Nein, also im Ballast heißt im Prinzip, dass er gar kein Ballastwasser nimmt. Okay. Und nur dann, also natürlich gibt es große Tanker, die aus Stabilitätsgründen bestimmte Wassermaßen mitnehmen, aber es ist deutlich weniger als voll abgeladen. Okay. Das sind mehrere Meter Tiefgangsunterschiede. Okay. Ja, klar, und Containerschiffe fahren ja immer so dreiviertel voll in der Gegend rum, sage ich jetzt mal ungefähr. Ja, der Räder wünscht sich zweimal voll, aber ja, aber die fahren eben auch zurück, ne, mit einer ganz bestimmten Ladung. Ja. Das tut ein Tanker eben normalerweise nicht. Ne? Ja, ja. Und die Schiffsform, ich meine, wenn ich jetzt wieder meinen Fliegerei-Aerodynamik-Hut aufsetze, da gibt es diese klassische Tropfenform, die den geringsten aerodynamischen Widerstand bringt. Gibt es solche Standardformen auch in der Schifffahrt? Naja, wenn Sie sich angucken, dann sehen Sie natürlich, dass die Schiffe unter Wasser zwar alle Unikate sind, aber natürlich sind sie trotzdem ganz bestimmt ausgerichtet. Sie können an der Form der Linien sehr schnell erkennen, ob das ein schlankes Schiff ist und damit eben ein Containerschiff, das höhere Geschwindigkeiten fahren kann, oder ein völliges Schiff, ein Tanker oder ein Bulker, der eben Völligkeitsgrade von 0,8 und noch mehr hat. Das ist das Verhältnis zwischen Dem Rechteck, dem umschreibenden Rechteck und der Linie selbst, dem Querschnitt des Schiffes. Ja. Das ist eben bei so völligen Schiffen sehr hoch und dieses beeinflusst natürlich ganz direkt die Strömung. Ne? Mhm. Und eben nicht nur am Bug, wo die Wellen entstehen, sondern eben auch am Heck, weil das die Zuströmung zum Propeller beeinflusst. Ja, ich erinnere mich an unser Gespräch mit den Seenotrettern und die haben erzählt, dass die etwas älteren Schiffe, die mehr oder weniger eine Tropfenform hatten, mit der breitesten Stelle ungefähr auf halber Schiffslänge. So, ne? Und die neueren jetzt eben mehr so Delta-keilförmig mit einem relativ stumpfen Heck und der größten Dicke irgendwo bei 3/4 oder 80%. Ja, das ist eben zum einen eine Frage im Hinblick auf das Seegangsverhalten, zum anderen über die Gesamtzuströmung, ja. Okay, also da geht es weniger um den Widerstand des Rumpfs, sondern mehr um die Verhältnisse, die der Propeller sieht. Man kann nicht sagen, da geht es mehr und weniger oder so, sondern das muss zusammenspielen. Ne? Ja. Also es ist immer so, die optimale Form führt natürlich dazu, dass ich einen geringen Widerstand habe. Damit kann ich mit einem etwas geringeren Propellerwirkungsgrad die gleiche Geschwindigkeit erzielen. Ja, und umgekehrt ist es so, wenn ich eben eine ganze bestimmte Schiffsform erreichen muss, zum Beispiel für einen Tanker, der dann eben sehr völlig ist und der vor dem Propeller ganz schnell abknickt, sage ich mal, nicht? Ja. Und ein bisschen rund wird, dann hat er natürlich das Problem, dass die Zuströmung zum Propeller ausgesprochen ungünstig ist. Ja. Oftmals ist er so stumpf, dass da Wirbel entstehen. Die gehen in das Propellerfeld hinein. Ablösungen. Und Ablösungen zum Beispiel. Ne? Und dieses geht ins Propellerfeld hinein und das verursacht ihnen dann natürlich zum Teil Kavitation am Propeller oder der Wirkungsgrad bricht zusammen oder sowas. Mhm. Der Schiffbau ist in allem ein Kompromiss, nicht? Mhm. Es muss ein Kompromiss sein, Zuströmung, Widerstand, es muss ein Kompromiss sein zwischen Ladefähigkeit und Schiffsform, die ich mache und. Ne? Ja. Haben solche Schiffe eigentlich noch einen Kiel oder hatten die jemals einen? Also Segelboote haben das ja. Ja, das haben solche Schiffe nicht, die sind ja unten mehrere Meter breit mit flachen Platten oder so. Ne? Die zeichnen sich ja dadurch aus, so der Hauptspant, nicht? Mit dem Schiff sieht ja so aus, das ist ja fast ein Rechteck und hat eben nur in der Kimm, das sind die unteren Ecken, Radien und Abrundungen. Mhm. Ja. Es gibt ja ein paar ganz andere, neuere beziehungsweise weniger mainstreamige Schiffsformen. Mhm. Da gibt es ganz offensichtlich mal den Katamaran, also einen Zweirümpfer. Wieso, was hat der für Vorteile? Ich meine, zwei Rümpfe, die gleiche Verdrängung haben, sollte man meinen, bringen auch ungefähr den gleichen Widerstand. Warum macht man sowas? Naja, also da gibt es natürlich ganz andere Fragestellungen, die gehen in die Richtung, was ist denn das Seegangsverhalten? Ne? Das sind ja alles kleinere Schiffe, ne? Die jetzt als Swosse ausgebildet werden und die als Katamarane ausgebildet werden. Das sind zum Teil Fähren. All diese Dinge sind im Endeffekt mehr oder weniger, ja, nicht unbedingt neue Konzepte, ja? Sondern das sind einfach Entwicklungen, die für spezielle Aufgabenstellungen gestrickt werden und dann kann man es nutzen, ja? Mhm. Ein Service-Effekt-Schiff zum Beispiel, ne? Ist halt, wenn es ein schnelles Schiff sein muss, ja? Dann macht das Sinn. Was heißt Service-Effekt-Schiff? Das ist ein Schiff, der sozusagen auf seinem Luftkissen durch die Gegend wandert, ne? Okay. Also der hat quasi schon auch einen Verdrängungsrumpf, für wenn er anhält, aber wenn er schneller fährt, hat er eine aerodynamische Form, die den hochlupft. Okay. Aber diese Dinge, ne, auch Swosse, haben natürlich ganz große Vorteile im Seegang, verglichen mit einem Einrumpfschiff. Deswegen werden ja heutzutage unsere Lotsenboote als Swosse-Schiffe ausgebildet. Ne? Und wenn Sie so ein Swosse in so einem Nordseeseegang vergleichen mit den alten Booten, die Verdränger waren, ne? Einrumpfschiffe, dann ist eben das Seegangsverhalten um vieles besser. Ja. Da liegt viel glatter, ne? Ja, Swath heißt ja, dass im Prinzip der Auftriebskörper wie so eine Art kleines U-Boot unter Wasser ist und das Schiff da drauf steht, wenn man so will, und damit die Wellen natürlich auf den Unterwasserkörper keine Auswirkungen haben. Ja. Normale Katamarane sind ja aber nicht unbedingt Swath-Schiffe. Nein, die haben zwei Verdrängungskörper. Genau. Ja. Mhm. Und die sind einfach deshalb möglicherweise stabiler in den Wellen, weil sie einfach zwei breiter sind. Genau. Ja, okay. Mhm. Also es ist ja so, normalerweise haben sie ja zwei mit also Katamaranen haben sie oftmals breitere Decksflächen dazwischen. Ne? Ja, okay. Genau, also man kann sich quasi eine große Breite erlauben, ohne dass man den Nachteil der schlechten Form sozusagen hat. Wenn man jetzt aber da zwei Rümpfe hat, ist natürlich die spannende Frage, was passiert strömungstechnisch dazwischen? Also das kann ich mir vorstellen, ist auch nochmal ganz interessant, das Die Parameter sind natürlich mehr, die sie untersuchen müssen, nicht? Das ist, sind die Abstände dazwischen, ne? Was ist denn idealer Abstand? Was ist auch die ideale Länge für das Seegebiet, in dem sie operieren? Weil natürlich sich dazwischen ja auch Wellen aufbauen. Genau. Ne? Zwischen den Rümpfen und so. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, ja. Mhm. Die aber machbar ist. Man, alles in allem stellt man fest, dass schnelle Schiffe, vor allem schnelle Fähren, heutzutage eigentlich oft Katamarane sind. Mhm. Das heißt, es muss auch, oder muss nicht, es kann auch durch mehr Dampf passieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch weniger Widerstand alles in allem dann haben, oder? Warum auch immer. Oder kann man das nicht sagen? Das kann man so nicht sagen. Okay. Also das kann man schlichtweg nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt einige Katamarane, die ganz gut sind vom Widerstandsverhalten, aber sie müssen einfach sehen, das sind Schiffe, die laufen eben oftmals viel, viel schneller. Die haben Waterjet-Antriebe und sowas alles. Ne? Kommen wir gleich noch drauf, ja. Ja, damit sind wir eigentlich, was die Formgebung angeht, aus meiner Sicht eigentlich mehr oder weniger durch. Da fallen mir jetzt keine offensichtlichen Fragen mehr ein. Dann können wir uns vielleicht mal über die Antriebskonzepte Gedanken machen. Und wir haben ja vorhin schon über die Auslegung von Propellern so ein bisschen geredet, die Problematik, was die Kavitation angeht insbesondere. Vielleicht da noch eine Frage dazu. Wie viele Flügel, heißt man das so? Propeller, ja, Flügel, Blätter, ist Blätter korrekt, Flügel? Ja. Hat heute ein moderner Schiffspropeller heutzutage? Sie können davon ausgehen, dass die Verstellpropeller 4 oder 5 Flügel haben, meistens 4. Mhm. Festpropeller haben 4, 5, 6, manchmal sogar 7 Flügel. Mhm. Zurzeit geht die Entwicklung auch mal wieder dahin, dass wir sagen, wir machen 3-flügelige Propeller, weil natürlich der Wirkungsgrad des Propellers umso besser ist, je weniger Flügel sie haben. Warum? Weil sie natürlich insgesamt weniger Widerstand haben. Ja gut, wenn ich weniger Flügel habe und die dafür größer sein müssen, damit wenn ich das Flächen, das bedeutet natürlich, es macht nur dann Sinn, wenn das Flächenverhältnis auch kleiner ist. Ja? Okay, ja. Und das ist, also es ist ein bisschen so, wie wenn Sie Flugzeugpropeller angucken, die haben ja sehr schlanke, schmale Flügel. Ja. Ne? Das ist vom Wirkungsgrad her gut. Das würden wir auch gerne machen. Unser Problem ist eben, dass wenn wir so schlanke und kleine Flügel machen, dann ist eben die Last pro Propellerflügel so hoch, dass die Kavitation uns diese Flügel zerfetzt. Okay. Mhm. Das ist der Grund, warum wir eben viel größere Flächenverhältnisse beim Propellerbau im Schiffbau haben. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu Verstellpropellern. Verstellpropeller heißt was? Verstellpropeller heißt, dass die Propellerflügel auf einer einzelnen Narbe sitzen, aber beweglich sind. Die werden aus der Narbe heraus mit einer Hydraulik, mit einer Verstellvorrichtung, so verändert, dass sie den Flügel auf dem Narbenkörper verdrehen. Und damit verändern sie die Steigung und damit verändern sie die Druckverteilung und damit verändern sie den Schub, den so ein Propeller erzeugt. Das heißt, wenn ich als Schiff beschleunigen will oder andersrum, wenn ich mehr Leistung ins Wasser bringen will, muss ich nicht an der Drehzahl von meiner Maschine rumstellen, sondern ich verstelle die Propellerverstellung. Das Kennzeichen ist primär, dass diese Schiffe mit gleicher Drehzahl fahren. Und warum ist das gut? Weil dann der Wirkungsgrad vom Motor immer ideal, oder? Das bedeutet, zum Teil kann ich den Motor besser ausnutzen. Das bedeutet zum Teil, dass ich besseres Stoppverhalten habe, wie beim Umsteuern. Beim normalen Propeller müssen Sie umsteuern, die Drehrichtung ändern. Ja, und hier müssen Sie den Motor Flügel runterfahren, ja. Wieder auf der anderen Drehrichtung wieder anfahren. Das ist hier anders. Ne? Hier ändern Sie nur die Stellung des Flügels. Ja. Und irgendwann verändert sich die Strömung so, dass der Dampfer dann anfängt, rückwärts zu fahren. Mhm. Ganz anderer wichtiger Punkt ist, wir brauchen ja auch Strom auf dem Schiff, Generatoren. Und wenn Sie mit gleicher Drehzahl fahren können. Es ist ein Wellengenerator, der drauf schaltet. Und dann erzeugt er kontinuierlich Strom, automatisch mit dieser sich drehenden Welle. Ne? Ja. Das passiert natürlich nicht, das kann ich am Festpropeller nicht machen, wo der immer mit der Drehzahl rauf und runter fährt. Dann wird es mal hell, mal dunkel oder so in der Kamera. Das geht nicht. Ne? Ja. Ja, genau. Oder andersrum, ich kann quasi dann auch die Leistung, die ich für den Antrieb zur Verfügung habe, letztendlich davon abhängig machen, wie viel gerade an Strom verbraucht wird. Also wenn so, ja, also das andere sind ja Zusatzaggregate, ganz klar. Ne? Und die kann ich damit steuern, logisch. Ja. Okay. Ja, wenn wir schon gerade nochmal jetzt bei diesem Antriebsthema bleiben, die klassische Auslegung eines Schiffs ist ja die, dass ich einen Propeller und ein Ruder habe. Ja. Jetzt kann ich natürlich mehrere Propeller und mehrere Ruder haben. Das dann wiederum mit mehreren Maschinen oder alles an einer Maschine. Was kann man denn da dazu sagen? Kann man sagen, dass wenn man mehrere Propeller hat, dass die dann auch meist an mehreren Maschinen hängen? Oder macht es auch Sinn, eine Maschine auf mehrere Propeller zu leiten? Also es gibt alle Lösungen eigentlich, ne? Ja. Die erste Frage ist, warum überhaupt zwei Propeller, ne? Ja. Die meisten Schiffe fahren mit einem Propeller und einem Motor zu See. Mhm. Und inzwischen sind ja die Leistungen der Motoren so hoch, dass man eben auch diese großen Containerschiffe mit den hohen Geschwindigkeiten noch mit einer Einwellenanlage betreiben kann. Okay. Es gab ja vor 2-3 Jahren Diskussionen, dass die Schiffe, die, wenn sie mal 12.000 Container zu transportieren haben, dass man das mit einer Welle und einem Motor nicht mehr schaffen kann. Das ist überholt. Inzwischen fahren wir 16.000 Container mit einer Antriebsmaschine und einem Propeller. Der Propeller ist, ich sag das mal so lax, so ein gutmütiger Geselle, der macht das immer noch mit. Ja. Die Frage, warum geht man dann auf zwei Schrauber? Das ist eine Frage der Redundanz natürlich. Ne? Wenn eine Kiste ausfällt, klar, kommt er mit einer Welle immer noch nach Hause. Deswegen finden Sie das ganz häufig bei Fähren, bei Ro-Ro-Schiffen, bei Passagierschiffen. Mhm. Das zweite ist, wenn Sie einen Zweischrauber haben, ist natürlich die Belastung pro Propeller niedriger. Mhm. Das bedeutet, der Propeller kavitiert um einiges weniger. Das bedeutet, er ist schwingungsärmer, er ist nicht so laut und. Ja? Mhm. Und Sie können dann zum Teil auch noch etwas höhere Wirkungsgrade verwirklichen. Okay. Ich meine, was offensichtlich ist, als wir damals die Fregatte Hamburg besucht haben, die hat ja eine Gasturbine und zwei Diesel, wenn ich es richtig weiß. Und die hat dann eben auch mehrere, die gehen alle auf ein Getriebe, genau, und von da aus werden sie verteilt. Beim Seenotrettungskreuzer war es, glaube ich, so. Der hat mehrere Propeller. Also, ja, also das ist ja so, auch das ist ja eine Sicherheitsgeschichte. Ne? Ja. Sie können sehr wohl sagen, ich habe da zwei Maschinen, zwei Mittelschnellläufer, die gehen wegen mir über ein Getriebe auf die Welle und dann läuft da hinten mein Verstellpropeller oder was auch immer mit. Ja. Oder aber Sie machen eben sowas wie bei den Marineschiffen, dass Sie eben über ein Getriebe die Gasturbine direkt auf dieses Getriebe geben und dann verteilen auf beide Wellen und dann beide Propeller damit antreiben. Ja, okay. Das ist eine Aufgabenstellung, die vom Gesamteinsatzprofil, so muss man sagen, abhängt. Ja. Ne? Fällt Ihnen, weiß nicht, ob das in Ihre Expertise hier fällt, aber fällt Ihnen was ein zu Gasturbine versus Diesel, warum man das eine und nicht das andere nimmt? Ich meine, Gasturbine braucht wahrscheinlich deutlich mehr Sprit, denke ich mal. Ja, also man ist weggegangen von den Gasturbinen, weil natürlich der Verbrauch viel, viel höher war. Ja. Ne? Jetzt muss man das alles neu überdenken unter den Gesichtspunkten, wird Gas ein neuer Antriebsstoff und sowas alles, so, okay, unter diesen ganzen Umweltgesichtspunkten. Aber wir kümmern uns primär um die Schiffsform und den Propeller und sagen, du brauchst eine Turbine oder du schaffst das auch noch mit dem Diesel oder so. Ja. Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter im Antrieb. Es gibt ja neben den klassischen Propellern, die quasi hinten rausgucken, gibt es die Antriebe, die sich in dem Pod befinden, also Potted-Antriebe. Da gibt es aber den Begriff Shuttle-Antrieb. Ich glaube, das ist aber ein Hersteller, wenn ich es richtig weiß. Shuttle ist eine Firma, ja. Genau. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen, wie man sich das vorstellen muss und wozu man das braucht? Ja, kann ich, aber dann müssen wir mal ein bisschen unterscheiden. Ja, gern. Also Pod-Antriebe sind Antriebe, die heutzutage vor allen Dingen im Passagierschiffbau zum Einsatz kommen oder bei eisgehenden Schiffen. Mhm. Was heißt Pod-Antrieb? Das heißt, unterm Heck hängt sozusagen eine Gondel. In der Gondel ist ein Elektromotor und der treibt eine Welle und dann einen Propeller an. Das hat den großen Vorteil, dass Sie vom Schiffsentwurf her die Stromerzeugung für diesen Elektromotor irgendwo hinstellen können und legen nur noch ein Kabel nach da unten. Ja. Dann sitzt da ist da der Motor drin. Kurz eine Zwischenfrage. Ja. Wenn Pod-Antrieb, dann immer auch elektrisch? Nein, es gibt Ruderpropeller, die sind mechanisch. Zum Beispiel eben einige der Shuttle-Aggregate. Das sind Ruderpropeller und die sind über eine Welle angetrieben. Also sprich, der Diesel sitzt wie immer im Rumpf, aber statt dass die Welle hinten rausgeht, geht die senkrecht nach unten und da ist dann nochmal ein kleines 90-Grad-Getriebe und das. Mhm. Okay. So, und der Pod hat eben den großen Vorteil, das gilt dann auch für einen Ruderpropeller, so wenn man es überträgt, dass sie dann überhaupt keine Wellenleitung, sagen wir, vor dem Propeller haben. Wenn sie ein normales Zweischraubenschiff haben, Kreuzfahrtschiff, dann kommt die Welle irgendwann aus dem Rumpf raus oder bei einer Fregatte, ne? Kommt die Welle aus dem Rumpf raus, dann müssen sie irgendwo einen Wellenbock haben, der mit zwei Armen am Schiff festgemacht wird. Ja. Da geht die Welle durch und dann sitzt irgendwann hinten der Propeller. Das bedeutet, sie haben vor dem Propeller, also in der Anströmung, liegen Störkörper. Und die beeinflussen natürlich die Zuströmung. Wenn Sie jetzt so einen Pott haben, dann haben Sie gar nichts davor. Mhm. Da kommt die Strömung schön um das Schiff rum und führt nach hinten und dann ist der Propeller wieder günstiger angeströmt, besserer Wirkungsgrad, besseres Vibrationsverhalten. Okay. Mhm. Nächster große Vorteil ist, Sie brauchen eigentlich kein Ruder, weil die Dinger sind drehbar und Sie drehen die einfach und damit erzeugen Sie Schub in alle Richtungen. Und vor allem eben auch bei Nullfahrt. Wir haben, als wir mit den Lotsen nach Hamburg gefahren sind, darüber geredet, dass wenn der Containerfrachter zu langsam wird, dass die Steuerfähigkeit einfach nachlässt, genau, weil die Ruder nicht mehr angeströmt werden. Das Problem hatten wir hier nicht. Nein. Okay. Sie haben gar kein Ruder bei diesem Schiff, sondern Sie nutzen nur den Pott als Ruder. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Nachteil? Also im Prinzip gibt es zwei Nachteile. Ist immer noch sehr teuer, verglichen mit einem normalen Antrieb. Ja. Und zum anderen, für manche Schiffe funktioniert es deswegen nicht, weil es zu schwer ist. Mhm. Also bei manchen Marineschiffen funktioniert es deswegen nicht, die würden das lieben gerne haben, aber das ist hinten so schwer, der liegt dann so stark im Gatt, dass die Strömung wieder schlecht ist. Ne? Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem auch zum Beispiel Hafenschlepper, die ja auch auf der Stelle rumdrehen und dann irgendwie da das Schiff in irgendeinen Hafen an den Kai ranbuxieren, dass die besonders von sowas profitieren können. Naja, Schlepper haben ja mehr entweder Düsenpropeller oder Voigt-Schneider-Propeller. Da können wir die auch gleich diskutieren. Weil die natürlich noch viel stärker in der Lage sein müssen, auf große Kräfte, gute Manövrierfähigkeit auf dem Teller drehen sozusagen. Ja. Dazu braucht man eben solche Antriebe. Dann reden wir kurz über... Voigt-Schneider-Propeller ist eben ein Vertikalachsen-Propeller. Ne? Das ist eine Platte, sage ich jetzt mal vereinfacht, die in den Schiffsboden eingesetzt wird. Und da gehen senkrecht runter Tragflügelprofile. Und diese Tragflügelprofile, die werden eben über ein Zykloidal-Part angesteuert und damit verstellt sich die Steigung laufend. Ja? Ja. Und das wiederum, also das heißt, die Blätter, die Flügel rotieren sozusagen um ihre eigene vertikale Achse. Das ist das gleiche Prinzip wie die zyklische Verstellung bei einem Hubschrauber, ne? So ist es, genau. Und das führt natürlich dazu, dass sie extrem gute Manövrierfähigkeit haben, ne? Weil sie sozusagen in jede Richtung Schub erzeugen können und das im Prinzip auch immer vom gleichen Punkt unterm Schiffsboden aus. Das ist genau das Entscheidende. Sie haben quasi immer den gleichen Drehpunkt. Genau. Und sie fahren aber immer von jeder Seite drauf zu sozusagen. Ja. Das ist der große Vorteil. Das heißt, moderne Schlepper, wie man sie heute im Hafen da, Fairplay und so weiter findet in Hamburg, sind das typischerweise Pottantriebe oder eher Voigt-Schneiders? Also das sind definitiv keine Pottantriebe. Okay. Das sind, wenn, dann Voigt-Schneider oder eben reine Düsenpropeller. Ne? Was sind denn Düsenpropeller? Das haben wir Düsenpropeller sind eben Propeller, wo nochmal eine Düse um den Propeller herum ist. Also ummantelt. Ummantelte Propeller führt eben dazu, dass sie auch andere Wirkungsgrade haben, führt dazu, dass eben auch diese... Wenn es dann Ruderpropeller sind, dann können sie eben auch diese ganze Düse mit dem Propeller verdrehen und damit eben auch Schub in jede Richtung erzeugen. Also ein Ruderpropeller ist ein drehbarer Düsenpropeller? Es ist ein drehbarer Propeller, der hängt quasi an einem Strut und da ist auch noch eine Düse drumherum. Ja, okay. Mhm. Düse drumherum heißt ja aber einfach eine Hülle. Also weil unter Düse versteht derjenige, der Luftfahrt irgendwie vielleicht was anderes. Nein, das ist nicht nur ein Blechring, nein, das ist schon ein profiliertes Gebilde. Okay, ja, okay. Also es ist auch so, dass die Durchmesser vorne und hinten unterschiedlich groß sind, okay. Aber natürlich nicht vergleichbar mit einer richtigen Antriebsdüse oder sowas. Das ist klar, das ist wieder was anderes. Die letzte Form des Antriebs, die mir noch einfällt, ist der Waterjet. Mhm. Der sieht natürlich immer sehr spektakulär aus und irgendwie, und dann auch, wenn man das noch mit einer Turbine verbindet, das klingt immer richtig cool. Mhm. Außer, dass das wahrscheinlich noch ineffizienter ist, also warum wird man sowas einsetzen? Besonders schnell? Naja, so kann man es nicht sagen, dass es noch ineffizienter ist. Also bei hohen Geschwindigkeiten, größer 30 Knoten oder sowas, ist das im Prinzip die Antriebsart, die man für Schiffe wählen muss. Mhm. Weil nämlich schlichtweg beim normalen Propeller sie bei diesen hohen Geschwindigkeiten so hohe Lasten auf dem Flügel haben, dass die Kavitationen nicht mehr beherrschbar werden. Okay. Dafür ist der Waterjet eben besser. Ne? Der Waterjet ist ja nichts anderes als eine Pumpe sozusagen, die im Innern des Schiffes sitzt. Ich sauge über so eine Anlassöffnung Wasser ein, pumpe das dann quasi da durch und schieße das hinten wieder raus. Ja. Das bringt mir dann meinen Vortrieb. Ne? Ja. Und der Waterjet hat seine Probleme, wenn sie langsam fahren wollen, weil dann der Wirkungsgrad ganz schlecht ist. Okay. Mhm. Ich glaube, damit sind wir mehr oder weniger, was die verschiedenen Antriebskonzepte angeht, durch. Ne? Mhm. Was mich immer fasziniert, wenn ich irgendwie auf einer Fähre mitfahre, dann versuche ich immer so da ein bisschen zugucken zu können, wie der Kapitän da steuert. Und klar, klassischerweise kennt man das halt so, es gibt irgendwie den Maschinentelegraph und das Ruder. Aber ich war kürzlich auf so einer kleinen Fähre über den Rhein, glaube ich. Der hatte drei, entweder Düsenpropeller oder Potted-Antriebe und hat da ständig an den drei Propellern an der Leistung und an der Richtung rumgespielt. Und das war witzig zu sehen. Also ich will sagen, auch das, die Art und Weise, wie man die Schiffe steuert, hängt natürlich auch davon ab, was für ein Antriebskonzept sie haben. Völlig klar. Im Gegensatz. Also ist auch so, die großen Schiffe werden ja auch bei Weitem nicht mehr nur über den Propeller und das Ruder gesteuert. Die haben ja Heckstrahler und die haben Bugstrahler. Das sind also Rohre sozusagen, die durchs Schiff gehen, vorne oder hinten. Und da sitzt auch ein Propeller drin, der einen Querstrahl erzeugt. Okay. Damit können Sie das Schiff sozusagen von der Kaimauer wegdrücken oder Sie drücken es an die Kaimauer ran. Und eben auch wieder bei Fahrt Null, ne, potenziell. Primär bei Fahrt Null, ja. Ja. Einen Bugstrahler können Sie selbstverständlich auch betreiben, wenn der schon leichte Fahrt vorausmacht oder so. Ja, wobei ich da eben auch gehört habe, dass wenn man zu schnell fährt, durch das geht nicht mehr, dann reißt die Strömung ab. Kriegt er kein Wasser mehr angesaugt. Ja. Aber in dem Augenblick, wo Sie so schnell fahren, dass da vorne die Strömung abreißt, klar. Dann macht es auch keinen Sinn, wenn Sie da vorne einen Bugstrahler anschmeißen und den Bug rumholen wollen. Klar, nee, da wirklich auch das Ruder. Dann haben Sie genügend Geschwindigkeit, dass Sie tatsächlich Ruderwirkung haben und mit Ruderlegen den Bug rumkriegen. Ja, genau. Okay, können wir vielleicht ein bisschen über Seetüchtigkeit und Manövrierfähigkeit reden. Also Seetüchtigkeit in meinem laienhaften Verständnis heißt, wenn Wellen kommen, gehe ich nicht unter, ich falle nicht um. Ja, es ist primär eine Stabilitätsfrage. Ne? Genau. Mhm. Und die offensichtliche Geschichte, die man da tun kann, ist natürlich die des Schwerpunkts. Also je höher der Schwerpunkt liegt, desto schwieriger wird es wahrscheinlich. Da sind verschiedene Sachen, nicht? Das eine ist natürlich Schwerpunktlage. Das andere ist aber die gesamte Formgebung, nicht? Stabiler wird der Dampf auch, wenn ich ihn breiter mache. Ja. Und man muss natürlich eben sehen, wo kommt das hin? Wenn ich zum Beispiel ein Kriegsschiff nehme, das eben ganz viele Radaranlagen und was weiß ich was alles für Detektoren ganz oben im Mast hat, mhm, und dafür eine kleine Wasserlinienfläche hat, dann ist das natürlich ungünstig, ne? Ja. Weil dann können natürlich große Hebelarme und können dieses Schiff eben dann, das Schiff kann dann Probleme bekommen, ne? Ja. Aber es ist eben so, dass es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die bei diesen ganzen Seetüchtigkeiten zu berücksichtigen sind. Bestimmt haben Sie auch schon diese Bilder gesehen von irgendwelchen Containerschiffen, die in den Hafen reinkommen und da hinten sehen die ganzen Container aus, als ob sie mit einer Ziehharmonika verschoben wurden oder wie auch immer. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass solche Schiffe dann im Seegang stark zu rollen beginnen, ja? Mhm. Heißt also rollen, heißt nach Backbord und nach Steuerbord sich bewegen. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie die Wasserlinienform ausgeführt ist. Und das hängt damit zusammen, wie das Hinterschiff ausgeführt ist. Ja? Die Hinterschiffslinien bei den ganz großen Schiffen führen eben manchmal dazu, dass dann auch Hexlemming auftritt, was dazu führt, dass eben von hinten Schläge aufs Hinterschiff kommen, ja? Okay. Und damit das Seeverhalten beeinflussen. Und mhm, genau dieses muss man alles checken. Das kann man zum Teil, zumindest gibt es einige, die das schon ganz gut können, numerisch schon mal angehen, aber auch dazu muss man Primärversuche machen. Mhm. Okay. Also es war zum Beispiel so, um das vielleicht noch zu Ende zu führen, ein Teil dieser großen Fähren, nein, das waren sogar Passagierschiffe, die hatten, als sie mit Pots ausgerüstet wurden, hatte der Schiffbau ja auf einmal viel mehr Freiheit, sein Heck da hinten wunderschön schlank beziehungsweise eben so zu gestalten, dass es nach oben ziehen konnte, sodass die Strömung gut zu diesem Propeller hinkam. Ja. Damit hat er aber große Fläche im Hinterschiff geschaffen und das hat dazu geführt, dass da zum Teil Slamming hinten, also das heißt Klatschen von Wellen an die Wand, an die Oberfläche da hinten im Hinterschiff passiert ist und damit sind Vibrationen ins Schiff eingetragen und das Schiff war laut, all solche Dinge hat man vorher überhaupt nicht gehabt, weil man bei einem herkömmlichen Hinterschiff das bei weitem nicht so hochgezogen hat. Ja. Und man macht es dann eben auch so, dass man sagt, die Überlebenswahrscheinlichkeit, das hatte ich ja vorher schon mal angesprochen, die will ich dadurch checken, indem ich eben ganz bestimmte Kollisionsfälle, Unglücksfälle simuliere. Wir haben ja Schiffe, die unterteilen wir, da bauen wir echte Lecks ein, ja? Ja, und lassen die dann volllaufen sozusagen bei ganz bestimmten Geschwindigkeiten, bei ganz bestimmten Manövern, bei ganz bestimmten Seegängen und gucken, ist es dann noch seetüchtig oder nicht. Ja. Wie weit rollt, bis zu welchem Winkel rollen denn Schiffe heutzutage typischerweise? Also weiß ich nicht, eine Fregatte, ein Containerschiff, ein Seenotrettungskreuzer, gibt es da so Daumenwerte? Das kann man so nicht sagen, ne? Man kann nur sagen, diese Containerschiffe, die wirklich zum Teil mit diesen Schäden rauskommen, die haben 40, 45 und noch mehr Grad. Okay. Aber sonst sind die natürlich viel kleiner, ne? Die Zielrichtung muss auch sein natürlich, dass dabei ganz bestimmten Segeln mit viel kleineren Werten rauskommt. Klar, ja, klar, sicher. Ja, logisch. Ich meine, das ist natürlich sicherlich dann auch irgendwann nicht nur für die Container unangenehm, sondern irgendwann wird es auch gefährlich. Also, es gibt ja Schäden, die aufgetreten sind an Geräten. Und auch Verletzungen, die an Personal aufgetreten ist auf den Brücken von diesen Schiffen, weil die auf einmal so starke Schlagseite hatten, ne? Und so starke Rollbewegungen machten, dass die von einer Ecke in die andere geschossen sind. Ja. Aber bis so Schiffe dann auseinanderbrechen, also sozusagen eine mechanische Stabilitätsproblematik auftritt, da ist dann noch ein weiter Weg hin, oder? Also, ja, das ist ja wieder eine völlig andere, klar, natürlich, Geschichte. Logisch. Dieses ist eine Sache, die ist natürlich primär auch festigkeitsmäßig, ja, bedingt natürlich, nicht? Wie ist das Ding gebaut worden, ganz eindeutig, ja? Und wie ist es beladen? Das Auseinanderbrechen hängt ja auch oft damit zusammen, dass die Schiffe eben ungünstig beladen sind, ja? Dass der wegen mir hinten hat er die Maschine, da liegt er im Gatt und dann hat er wegen mir das im vorderen Bereich viel Ladung, dann macht er so eine Biegung, ja? Und dann ist in der Mitte auf einmal lose und dann kann er dann brechen oder so. Ja. Das hat nicht unbedingt irgendetwas direkt mit Seetüchtigkeit, ja, zu tun. Ne? Okay. Aber natürlich kann das auch so passieren, wenn er jetzt immer einsetzt, kleinere Schiffe, die immer einsetzen in hohe Wellen, ne? Ja. Dann ist natürlich eine extrem hohe Belastung auf den Spanten. Ja. Aber normalerweise geben die Regeln der Klassifikationsgesellschaften das sehr gut her, dass da nicht so richtig was zu befürchten ist. Das heißt, wenn man es richtig macht. Ja, gut. Da gibt es ja auch Bauvorschriften dann, was irgendwelche Sicherheitsfaktoren angeht. Ja, und klar, so weiter. Da gibt es also das Regelbuch der Klassifikationsgesellschaften, nimmt das alles ganz genau auf. Ja. Okay. Also, man sieht mir auch daran, dass die Schiffe heute auch mehr oder weniger alle, wie sie sagen, gleich aussehen, aber so wie halt Flugzeuge und LKW alle vom Windkanal und vom Luftfahrtbundesamt bestimmt sind, ist das halt bei Schiffen genauso dann. Ja, wobei, dem würde ich so nicht zustimmen. Okay, gut. Denn das ist zwar so, wenn Sie gucken, ja, wenn Sie an der Elbe stehen und die Dampfers kommen da rein, ja, dann würde ich sagen, haben Sie recht. Ja. Aber man muss eigentlich dahin gucken, wo wir uns immer drum kümmern, das, was Sie gar nicht sehen. Ja. Und unter Wasser sehen die zum Teil schon sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Gut, ich denke, damit sind wir mit den wichtigsten Punkten, die ich mir aufgeschrieben hatte, durch. Haben wir noch irgendwas vergessen, was Ihnen gerade noch einfällt, was noch interessant wäre? Naja, was vielleicht insofern interessant ist die Aufgabenstellung, die heutzutage immer häufiger an uns herangetragen wird. Und das ist eben die Frage, wie kann man denn Schiffsformen machen, damit sie wirklich so effizient sind, dass wir auch diese ganzen Anforderungen an wenig CO2 und sowas gerecht werden. Da ist es eben so, dass wir sagen, man muss da so früh machen, diese Diskussion anfangen, dass man eben noch Möglichkeiten hat, die Hauptparameter des Schiffes zu verändern. Weil sie können am meisten sparen und am effizientesten bauen ihre Schiffe, wenn sie die Hauptabmessung, das ist die Länge, die Breite, der Tiefgang, ja, freigeben, sodass man da ein Optimum finden kann. Oftmals ist es ja so, dass es viele, viele Einschränkungen gibt. Ein Reeder kommt schon und sagt, ich habe eine ganz bestimmte Länge. Das mag damit zusammenhängen, wie die Kay-Anlagen sind, wo er ran muss. Ne? Oder er muss durch ganz bestimmte Schleusen, dann hat man eben eine maximale Breite. Ja, oder Tiefgang in der Elbe. Die Elbe runter. Ne? Er kann nur mit 13 Meter oder sonst was kommen. Das alles sind Dinge, die das natürlich sehr stark beeinträchtigen. Ja? Aber wenn man früh genug kommt und sich überlegt, kann ich mit 2 Meter mehr Schiffslänge leben oder nicht, dann kann man sagen, pass auf, mit 2 Meter mehr Schiffslänge kannst du aber einige Prozent mehr gewinnen an Fuel, an Efficiency, ja, sozusagen, an Brennstoffverbrauch. Wie würde denn heute ein Containerschiff aussehen, wenn es nicht durch den Panama-Kanal und nicht durch die Elbe runtergehen müsste? Also was wäre sozusagen aus der reinen Lehre die ideale Form oder die ideale Auslegung? Naja, wenn wir sehen, so wie das jetzt läuft, dann müssten die Schiffe, das was sie schon geworden sind, breiter werden als der Panama-Kanal. Es gibt ja welche, die schon breiter sind. Ja. Aber sie würden alle noch tiefer sein. Ne? Wir würden natürlich einen größeren Tiefgang verwirklichen. Weil das hätte ja zur Folge, dass die Zuströmung wieder zum Propeller besser ist und damit können sie wieder einen besseren Wirkungsgrad erreichen. Mhm. Sie müssen sich einfach mal so ein Rechteck vorstellen. Das Schiff ist 40 Meter breit, kann aber maximal 15 Meter tief gehen oder sowas. Ne? Mhm. Und da in der Mitte sitzt ein Propeller. Und der hat dann wegen mir 10 Meter Durchmesser oder sowas. Ne? 10 Meter? Ja. Boah, okay. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, ich gebe dem Schiff Malaga-Tiefgang, also die Malaga-Straße, die könnte man eben, glaube ich, mit 18 oder sonst was durchfahren, ja? Ja. Dann hätten Sie natürlich die Möglichkeit, erstens einmal größere Propellerdurchmesser zu verwirklichen. Ja. Und Sie hätten eine weitaus günstigere Zuströmung nochmal zu dem Propeller. Mhm. Ja. Und damit hätten Sie wieder einen besseren Wirkungsgrad. Aber das ist natürlich nichts, weil sie müssen genau, ja an Land kommen mit den Dingern. Genau, wenn sie dann niemand ihre Container ja haben will, muss sie hinfahren. Dann muss sie aufhören oder genau. So. Ja, und das andere ist eben, neben der Schiffsform gibt es eben eine ganze Menge von Add-ons, die wir jetzt untersuchen, also zusätzliche Finnen, zusätzliche Vordüsen, Vortralldüsen, die eben alle ein Ziel haben, den Wirkungsgrad der Gesamtpropulsion noch weiter zu verbessern, ne, und damit den Verbrauch zu reduzieren. Und das kann ja im Endeffekt eben dazu führen, dass Sie einen Propeller mit, eine Maschine mit einem Zylinder weniger einbauen und der schießt natürlich weniger CO2 und NOx und sonst was alles. Ja, klar. Sie hatten gerade, wie war das mit dieser Vorschubdüse? Was würde man da machen? Ja, also man kann zum Beispiel vor dem Propeller einen Stator anordnen. 2, 3 Flügel. Ja, okay. Ja, die ändern den Drall, die ändern die Zuströmung. Okay. Kann man auch mit einer Düse machen. Schon vor 20 Jahren, nach der ersten Ölkrise, gab es Überlegungen, was man da machen kann. Und da wurden am Hinterschiff dann nochmal Düsen angebaut, die eben die Strömung nochmal genau in Richtung Propeller leiten, auch beschleunigen, je nachdem. Und damit eben eine bessere Zuströmung zum Propeller machen. Okay. Andere Möglichkeiten sind hinterm Propeller. Sie haben ja auch immer hinterm Propeller noch einen Abstrom. Sie haben da Energieverlust. Ja. Und diese Energieverluste kann man ja zum Teil wiedergewinnen. Das tut man ja schon, wenn man ein Ruder dahinter hängt. Mhm. Aber man kann am Ruder eben auch nochmal zusätzliche Flossen anbringen. Oder vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, dass um das Ruder in der Mitte so eine Art Birne herumgeführt ist. Auch so eine Art Wulst. Das ist eine sogenannte Costa-Birne, die geht bis zur Narbe des Propellers und das führt eben auch dazu, dass sie nochmal Energierückgewinnung machen. Auch Größenordnung 2,5%. Rückgewinnung jetzt aber nicht im Sinne von, ich hänge da einen Dynamo in die Strömung, sondern weniger erzeugter Strömungswiderstand. Ich schaffe einfach eine höhere Geschwindigkeit sozusagen und das wiederum bedeutet, wenn ich das weit genug treibe, dass ich eben Leistung am Motor entspreche. Ja. Ja, spannendes Thema. Das ist einer der wirklich angenehmen und schönen Aspekte von diesem Podcast, ist, dass wenn man mit Leuten so redet, dass da hinter all diesen Themen, die auf der Oberfläche so irgendwie so offensichtlich und trivial aussehen, dass sie die als ganz anders rausstellen. Dass da doch einige Menschen drauf arbeiten. Klar, müssen, nee, ja? Meine ich ja logisch, sonst gäbe es sie ja auch nicht. Aber jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, heutzutage bauen wir Propeller, die haben 1000 Kilowatt Belastung pro Quadratmeter. Mhm. Das heißt also, wenn Sie die Kreisfläche nehmen, ne, und die Leistung, die diese Motoren abgeben, betrachten, dann kommen da pro Quadratmeter 1000 Kubikmeter raus, 1000 Kilowatt raus. Ja. Leistungsdichten muss man das, glaube ich, nennen. Ja. Leistung, ja, schon krass. Also als ich vor fast 30 Jahren studiert habe, da wurde gesagt, so 400 kW pro Quadratmeter ist das Maximum, was so ein Propeller ab kann. Danach musst du einen Zweischrauber nehmen. Und sind die Fortschritte da vor allem in verbesserter hydrodynamischer, fluiddynamischer Auslegung oder hat man da auch in der Materialwissenschaft einfach Fortschritte gemacht? Auch beides. Ja. Ne? Aber in erster Linie ist es doch so, dass wir immer besser werden und wurden in der hydrodynamischen Auslegung. Ja. Wenn Sie mal alte Propeller betrachten, dann sind das mehr oder weniger verdrehte Bleche. Inzwischen sind das Profile und wir haben ja eben bei der Profilentwicklung sehr, sehr viel mehr gemacht. Ja. damit man eben zu kavitationsarmen Profilen hinkommt oder zu High-Lift-Profilen, die eben einen hohen Auftrieb und damit eben hohen Schub gehören. Ja. Und gleichzeitig wurde natürlich an der Materialgeschichte gearbeitet, sodass das Material eben erosionsbeständiger ist. Ja, wollen wir gerade nochmal kurz über Propeller reden. Bei der Fliegerei gibt es diese Geschichte Laminar versus Turbulent und man versucht bei Strömungen eine möglichst lange laminare Anlaufstrecke, wie man sie nennt, eben zu haben. Gibt es das Thema da auch? Oder? Naja, also wir müssen schlichtweg davon ausgehen, dass wir eigentlich immer turbulente Strömungen haben. Und wir haben eher das Problem im Modellversuch, dass wir sicherstellen, dass wir turbulente Strömungen haben und nicht laminare Strömungen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob Sie mal ein Bild von Modellen und von Schiffbauversuchsanstalten gesehen haben, dass oftmals so ein Sandstreifen vorne am Bug. Mhm. Da fragt man sich immer, erstmal machen sie einen Wahnsinn Aufstand und machen sehr, sehr gute Oberfläche und polieren ihre Dampfer da und alles. Ja. Und dann anschließend pappen sie da Sand drauf. Und der Grund ist schlichtweg, dass man erzwingt, dass der Umschlag von Laminare nach turbulenter Strömung stattfindet. Ja, okay. Denn nur wenn wir das haben, haben wir eine vernünftige Korrelationsmöglichkeit, weil die Strömung am naturgroßen Schiff definitiv turbulent ist. Okay. Dann sind die Drehzahlen schon hoch genug. Genau. Ja, cool. Ich fand es echt spannend. Ich hoffe, unsere Hörer sehen das auch so. Wenn sie es nicht so sehen, dann werden sie sich melden. Wenn sie es gut finden, dann meldet sich meistens keiner. Ja. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Jo, dafür nicht. Okay, ciao. Tschüss. Ja, das war's. Mal wieder eine Omega Tau in der Tüte sozusagen. Wir bedanken uns natürlich bei Jürgen Friesch ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich fand es sehr interessant. Hat auch einige so der Fragen nochmal geklärt, die mir so im Rahmen der anderen Episoden da so gekommen sind. Und so Versuchs- und Ingenieursdinge interessieren mich einfach grundsätzlich. Schöne Sache. Ja, danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die nächste Episode, weiß ich noch gar nicht, wer das sein wird. Kann sein, dass man wieder was mit Tieren zu tun hat, aber wird man dann sehen. Ciao! I've got a gun, I've got you on my mind. I'd never hurt you, but a bullet won't mind. Wait till you see what I've sketched in my head. One moment to win back, forgive me my past. I'm got a gun, I've got you on my mind. I'd never hurt you, but a bullet won't bind. Wait till you see what I've sketched in my head. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.